Kundgabe 1895. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.04.1941. Pflicht der Verbreitung der Wahrheit. Die reine Wahrheit wird stets erkannt werden von denen, die wahrheitshungrig sind. Es muss aber auch der Mensch ernstlich bestrebt sein, sich dazu zu bekennen, so er erkannt hat, denn es soll sich die Wahrheit Bahn brechen. So wie der Mensch Gott bejaht, so muss er auch die Wahrheit bejahen, denn Gott ist die Wahrheit. Gibt sich nun Gott selbst durch die Wahrheit zu erkennen, so genügt es nicht, dass der Mensch in sich die Zweifel verstummen lässt. Es genügt nicht, dass er sich nun bejahend dazu einstellt, sondern er muss nun, was ihm gegeben wurde, vertreten den Mitmenschen gegenüber. Und das ist oft nicht leicht, wenn er zuvor eine Ansicht hatte, die allgemein verbreitet war und nun eingestehen muss, dass er sich geirrt hat und sich nun erst einmal dieser falschen Ansicht entäußern muss. Es kostet dies Überwindung, und doch fordert Gott von ihm, dass er weitergibt, was er empfangen hat. Der Zustand der völligen Unwissenheit ist am geeignetsten, dass der Mensch in der Wahrheit unterwiesen werden kann. Selig sind die Armen im Geiste. Wer jedoch zuvor schon ein Wissen aufgenommen hat, das der Wahrheit nicht restlos entspricht, der hat weit mehr hinzugeben, will er ewige Weisheiten empfangen. Er muss einen Unterschied machen, dass er zuvor Menschenwerk aufgenommen hat, dass ihm nun aber Gottes Gabe vermittelt wird. Er muss, was Menschen ihm zuvor gelehrt haben, widerstandslos dahingeben und es Gott selbst überlassen, was er ihm davon wieder zurückgeben will. Und es wird der Mensch weit mehr empfangen, als er hingibt. Und bei genauer Betrachtung bekommt er das Gleiche zurück, nur gereinigt und ohne den Ballast, den Menschen der reinen Wahrheit hinzugefügt haben. Es wird für ihn an Bedeutung verlieren, was er dahin gibt an Glaubenslehren, jedoch ungemein bedeutungsvoll sein, was er entgegennimmt und nun als reinste Wahrheit erkennt. Denn es ist wahrlich nicht wichtig, eine althergebrachte Lehre unverändert weiterzugeben, die nicht voll und ganz der Wahrheit entspricht. Dagegen von größter Wichtigkeit, für die Verbreitung einer als Wahrheit erkannten Lehre Sorge zu tragen. Und solange Streitfragen darüber entbrennen, ist der Mensch noch nicht ganz in die Wahrheit eingedrungen. Und er hat darum auch die Pflicht, Gott selbst um die Wahrheit zu bitten. Gottes Liebe enthält keinem Menschen die Wahrheit vor. Doch es ist schwer, eine der Wahrheit entsprechende Aufklärung den Menschen zu geben, die sich in der Wahrheit stehend wähnen. Und so wird dort immer noch Unklarheit sein, weil sie selbst den unklaren Zustand sich schaffen durch eine gewisse geistige Überheblichkeit. Sie sehen sich als Träger der Wahrheit an, und es ist dies ganz unbegründet. Täuschen kann sich der Mensch, solange er auf Erden lebt. Er muss nur den Mut haben, eine erkannte Täuschung einzugestehen. Doch dieses Opfer muss er bringen, als Dank für die Gnade, nun die reinste Wahrheit übermittelt zu bekommen. Dies ist die Forderung, die Gott an den Menschen stellt und also auch ein Maßstab für die Liebe, die der Mensch seinem Schöpfer und Vater entgegenbringt. Amen.